Tod-Dialog, Episode Nummer 12, wenn ich das hier richtig auf dem Schirm habe. Heute wieder mit einem ganz besonderen Live-Gast. Und ja, wie üblich beim Tod-Dialog möchte ich ja weniger reden, weil ich rede ja generell immer zu viel beim Tod-Dialog. Und deswegen würde ich dann gerne an meinem Gast abgeben wollen. Eine Sekunde bitte. Oh, sehe gerade, mein Gast hat hier ein technisches kleines Problem. Oh, scheiße. Dann kann, glaube ich, nur einer die Sendung irgendwie retten. Mist, einen Moment. Das ist natürlich jetzt unerwartet und ungeplant, aber es wäre ja nicht möb, wenn wir das nicht irgendwie tricksen könnten. Sekunde. Ja. Hallo Jule, du musst ganz dringend die Sendung retten. Wir haben ein Problem. Ich habe gerade hier versucht, einen Toddialog zu machen und das geht nicht, weil mein Gast hat irgendwelche technischen Störungen gerade. Ich glaube, du hast eine Störung. Nee, ehrlich, das ist, mein Gast hat hier eine technische Skype-Störung und wir müssen dann jetzt den Porncast machen oder so, beziehungsweise den Nicht-Porncast. Ja, aber ich kann nicht. Warum nicht? Ja, ich bin unterwegs. Du bist unterwegs. Wo bist du denn? WC Occupy. Jetzt ich bin nicht, in China und okkupiere die Herrentoiletten. Ich kann nicht. Jetzt ehrlich? Ja, außerdem habe ich Migräne und du kannst nicht ständig anrufen, wenn du irgendwann mal hier dein Bedürfnis nach Podcast wieder beruhigen willst. Ja, komm, pass auf, dann machen wir das so. Ich habe noch ein Privatleben. Du ja, nicht. Ich weiß. Ja. Aber komm, die Hörer, die sind alle hier total gallig und die würden halt sehr gerne jetzt irgendwas hören. Und mein Toddialog geht halt nicht, weil mein Gast aus der Leitung geflogen ist. Ja, das kann ich verstehen. Ich tue ja auch nur ungern mit dir reden. Komm, Jule, tu mir heute nochmal den Gefallen. Ja, aber ich muss auch nicht, weil die beschweren sich sowieso alle bei dir und ich bekomme von dem Gejammer ja gar nichts mit. Ja, dann leite ich dir das Gejammer auch jetzt stets und ständig immer weiter. Mir wäre eher das Flattergeld lieber. Ja, du kriegst auch das Flattergeld mit Flatterschei. Pass auf, ich mach folgendes, ich spiele jetzt unser Intro einfach ein, ja, und dann treffen wir uns gleich in Skype. Und was kriege ich dafür? Was lässt du das da springen? Das besprechen wir in unserer Pre-Show, die 1 Minute 52, die wir dann haben. Okay, naja, weil du es bist. Nee, weil es der Chat ist. Geil, danke. Ich spiele dann jetzt unser Intro, bis gleich. Ich beeile mich. To prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade in the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Danke, danke, danke. Ja, es scheint tatsächlich geklappt zu haben. Hallo, Jule! Jule? Komm schon, lass du mich nicht im Stich. Hallo! Es ist Freitag, der 24.2. Haben wir heute den 24.2.? Ja, der 24.2. Es sind nur noch 10 Monate bis Weihnachten. Ja. Jule, danke, dass du die Sendung gerettet hast. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ja. Habt ihr da echt eine technische Störung? Ja, ich hatte ein maximales technisches Problem gehabt, weil ich wollte eigentlich einen Tondialog jetzt aufzeichnen, ja, beziehungsweise aufzeichnen, live machen, aber irgendwie hat das mit dem Gast da komplett nicht funktioniert. Gut, dass du ans Telefon gegangen bist. Meine Aktivistinnen-Freundinnen sind aber sehr sauer auf dich. Warum okkupiert ihr gerade in China die Toilette? Weil die Damenklos immer, also man hat immer so lange Schlangen vor den Damenklos in China. Aha. Und deswegen occupied idiots. Ja, es gibt halt Momente im Leben einer Frau, in denen sie sich sehnlichst wünscht, sie wäre doch als Mann auf die Welt gekommen. Zum Beispiel wann? Und zwar immer dann, wenn Frau ihren Muskeln im Beckenbereich alles abverlangen muss, weil vor dem Damenklo die Warteschlange wieder so lang ist. Als gäbe es Manolo Blahniks umsonst. Das sind Schuhe. Weiß ich aus Sex in the City. Was sind das für Schuhe? Kannst du sie noch mal Das sind aussprechen? Nein, ich dachte, ich muss jetzt Sex in the City aussprechen, weil das ist ja besser als Manolo Blahniks. Oder Ja, Blahniks. ich wollte das nochmal im Zusammenhang hören. Manolo Blankis von welcher Sendung? Sex in the City. Sehr schön, du hast drauf geachtet. Der Chat ist natürlich jetzt für dich, wir hängen die Hürde ein bisschen höher. Die sind alle total bescheuert, weil die haben echt alle sich das CH in den Namen getan. Und nein, weil wie feit, ich bin kein dicker Freund vom dicken Riot. Wo, ach so, da, Frau, nee, wo liest du das denn? Kriegst du irgendwie, hast du einen anderen Chat als ich? Nein, wer hätte gedacht, dass Jule und Rio so dicke Freunde werden? Nein. Ach Das ist so. Scheinvater. Shine, shine, shine, Hallo, shine Chatty. Chatty ist auch toll, das on. passt so zum Chat. Chatty, ja. Du sprichst denn aus wie ein Shetland-Pony oder Chatty, so. ja, Ja, Chatty. Chatty, ja. Nee, sehr schön. Und wie war denn so generell heute dein Tag eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Normal. Normal. Was hast du so Schönes Oder auf gemacht? was spielst denn du schon wieder an? Ich weiß nicht, nachdem du heute früh ins Bett gegangen bist, also. Nee, ich bin ja, also, ja. Ich bin Ja. irgendwann ins Bett gegangen. Ja. Warum bist du so spät ins Bett gegangen, würde mich ja jetzt Ich bin, interessieren. ja, das Ding ist ja, du hast ja viel früher gesagt, du gehst ins Bett und dann habe ich dich noch auf Twitter erwischt. Was hast du mich auf Twitter? Erwischt. Ah ja, okay. Kennst du das Leben des Brian? Ja. Ah, okay. Gut, dann hast du mich also bei Twitter erwischt und ja, und das war der Grund, warum du da nicht geschlafen hast, weil du Nein, mich ich bei habe Twitter was. erwischt hast. Nein, ich habe mich gebildet. Ja, wir wollen alle Und wissen, wobei du dich gebildet ich hast. erzähle dir nie wieder was. Ich habe heute ein Buch zu Ende gelesen, bis heute Morgen um 7. Ja. Und weil ich es unbedingt fertig lesen wollte. Und dann hat um 10 meine beste Freundin gedacht, dass sie anrufen kann und wir dann 3 Stunden telefonieren. Und danach habe ich, glaube ich, noch eine Stunde geschlafen, aber dann war ich wach. Nee, es ging mir gerade mehr ums Buch eigentlich, nicht um deine langweilige beste Freundin. Ja, es ging mir mehr ums Meine Buch. beste Freundin ist nicht langweilig. Ja, dann deine nicht langweilige beste Freundin. Du kannst es ja nur nicht ab, weil sie dich nicht leiden kann. Übrigens stellt jemand im Chat gerade die Vermutung auf, ich lese übrigens heute keine Chatnamen vor, weil ich ja möchte, dass Jule das macht. Hast du das Nee, weil du Kamasutra hast gelesen? gesagt, du machst es. Nein, ich habe gesagt, ich lese die nicht vor. Doch. Nein, das ist ja deine Domäne. Hast du aber gesagt, du machst das. Aber ich überhaupt nicht, weil ich kann ja zwischen SCH und CH unterscheiden. Ja, deshalb sollst du ja auch lesen. Ja. Ja. Was für ein Buch war's? Die Rebellen von Trudi Canavan. Da willst du die wahre Geschichte hören, was ich glaube? Ich soll erstmal den Chat begrüßen. Ja, fang bitte oben an und hör dann unten auf, dann ist die Sendung auch vorbei. Der Jarkill braucht gar keine bei sich, weil den würde ich immer Sharkill aussprechen. Vivified hat kein Dings in seinem Namen. Anon Füschen. Füschen. Nunu hat auch keins. Guck mal, jetzt hat er wenigstens mal das Ding hier geändert. Bibale Butzelmann. Bei mir ist irgendwie der Chat zu klein. Ja, da, das kann man von links nach rechts ziehen, aber... Ach, Butzelmännchen, okay. Butzelmännchen. Oh. BM-Elchen. Dann der Boot. Schrem. Schrem. Steady. Das Schunkt. Exobo. Felem, die hat es immer noch nicht gerafft. Gesichtskirmes. Herrscher, Milchbachtaucher, Motto 66 und The Paul ist da, The P-Ways und die Trolli G. Fein Alex. So. Das hätte ja nicht komplizierter sein können. Ne, das war aber, ich muss sagen, ich hätte jetzt mit mehr Spaß gerechnet eigentlich, Jule. Ich habe noch so, einmal ich mache mich hier gemacht. Für euch zum Affen, ja, da könnt ihr das so nehmen, wie ich's mache. Ja, wie du es machst, haben wir ja gestern auch durch den Fail-MD erfahren. Weil nämlich mein Online-Iste sieht anders aus. Was heißt das? Was meint der Vivified? Ach, Scheivified. Scheivified. Der muss sich gerade über meinen Dialekt hier amüsieren. Sag mal, machst du eigentlich manchmal auch Armdrücken? Nein. Nur weil du gestern unbedingt, weil du mal wieder drucklos werden musst, den Knast-Jule-Porno geguckt hast, musst du jetzt hier nicht mit irgendwelchen Sachen. Ich habe nur ins Gesicht geguckt bei dem Knast. Ja, ja. Erklärt dem Fail-MD nicht, dass ein Podcast ist. Sagt ihm nein. Nein, kein. Nein, Podcast. Wir. Kein Podcast. Wir testen gerade den Stream. Nein. Ayule, guck mal, der Scheibe-Fight, hast du den gestern mit dem Scheibe-Fight geguckt? Hm? Ihr habt den bestimmt zusammen in Skype und dann und so. Ja, ja. Wir haben das, ja, und Felim, die hat auch mitgemacht. Also eigentlich haben wir gestern komplett, alle bei Twitter, die das eben gesehen und getweetet haben, die haben wir alle in Skype geholt und haben uns den zusammen über Screensharing angeguckt. Also war nicht schlecht. Es hat ein bisschen was von der Orgie. Aber auch da gibt es mit deinem Namen einige Filme, wo ich sagen würde, hui, hui, hui, hui, hui. Tja, mich interessiert das nicht. Würdest du ganz kurz ein tiefes hui, hui, hui machen? So wie gestern in Samson? Nö. Nö. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte da was für mein Soundboard. Der Hörerwunsch ist da. Ich weiß. Guck mal, der Fail-MD, die stellt sich schützend vor mir, nachdem er mich gedoxt hat und die ganzen Links gebracht hat. Gedoxt. Ja, gedoxt. Ich weiß gar nicht, warum du da immer so lachst. Ich finde ja immer das mit dem Möbelhaus. Die Anonymous-Leute sind doch auch so süß. Anonymous-Leute? Ja. Ist das jetzt neu, oder was? Anonymous und der Dedox? Ja, das sind jetzt so die beiden Neuigkeiten, oder was? Ja. Anonymous. Das ist toll. Das war eine Ziege, was du da gerade gemacht hast. Das war so zwischen Delfin und Ziege. Es war sozusagen eine Delziege. Aus Spanien. Aha. Woher weißt du, dass die aus Spanien ist? Weil das Delziege ist. Ah. Oder ein Siegfien. Ein Siegfien. Oh, Jule ist unsere Anonymous. Oh. Oh, dabei, schön. Wir reden nicht über die Masken, Leute. Nein. Nee, nee. Sollen wir über Stroh reden, wenn wir schon nicht über Masken reden? Ja, warum liegt denn hier Stroh? Ich weiß nicht. Warum hast du keine Maske auf? Tja, weil ich immer Schal und Mütze trage. Und immer schön die Hände über die Bettdecke, wie ich jetzt heute beim Nachhören gehört habe. Das warst doch du. Nein, das hast du gesagt. Du hast gesagt, am Ende des vorletzten hast du gesagt, Und immer schön hier Hände über der Bettdecke und so. Das hast du gesagt. Bleibt sauber und immer die Hände über die Bettdecke. Hab ich das? Ja, hast du, Du Jule. sollst im Wifi einblasen. Ja, ich mag es, wenn er das so fordernd sagt. Ich mag das ja, wenn das so ein bisschen herrschsüchtiger auch ist. Ja. Und als ich letztes Mal bei Jarkid im Whirlpool lag, habe ich tatsächlich den ganzen Whirlpool hier verstopft mit meinen Haaren. Das war auch ein bisschen blöd. Aber guck mal, warum sagt denn von Gesichtskirmes immer seine Mutter, dass er ihr einen blasen soll? Ich weiß es nicht. Das wird jetzt schon wieder ein bisschen Porno, oder? Ja, ich finde aber gut, dass Fail-MD uns immer noch nicht hört. Tja, Fail-MD. Dieses Problem ist ein Problem für den Admin. Admin kümmert dich immer, Support und so. Ich glaube, der hat auch irgendwann mal, also irgendwie lässt er momentan nach. Wieso das denn? Na, so Support und so. Nein, das Du Support läuft beschwerst dich doch super. immer darüber, dass der Admin schläft und überhaupt nicht arbeitet. Ja, das kann ich ja nichts für. Ja? Weil stets und ständig ist er ja am Schlafen. Also mittlerweile ist es ja schon, deswegen heißt ja auch das, darf ich das sagen? Ja, klar, darf ich das, weil das heißt ja nicht mehr so. Das WLAN-Passwort heißt ja auch Why We Sleep. Also, es ist mittlerweile schon ein kleiner Kult. Es hat alles da angefangen, wo er beim Geburtstagspodcast von den Anonymäusen, ja, wo er den verschlafen hat. Das war eigentlich schon ganz süß. Was war's? Delfin. Nein, das war ein Schiff. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass heute der Buhu, ja, mit der die Traumvampir unser Niveau vertauscht hat. Ja, und zwar hat Buhu das Niveau von uns getauscht gegen eine gute Lateinnote. Ich glaube, so war das. Ja. Das heißt, wir haben jetzt unser Niveau ein für alle Mal verloren. Ich bin Latein befreit. Offiziell. Warum? Weil ich zwei Fremdsprachen A5 Jahre hatte Was und hattest du deshalb denn? nicht Latein, ja, Englisch und Französisch. Und deshalb muss ich nicht Latein machen. Französisch zählt als Fremdsprache. Ja, Französisch zählt auch als Fremdsprache. Du meinst, wenn man jetzt mit Mund voll spricht, oder wie muss man Ich meine das? beides. Ah, Es gibt okay. eine praktische und eine mündliche Prüfung auch dann dabei. Prüfung. Ja, klar. Ja. Wobei praktisch und mündlich bei Französisch ja fast das gleiche wäre, oder? Ja, aber da gibt es noch so einen ganz feinen Unterschied, aber den müsstest du eigentlich kennen. Du Ich warst ja bei musste. Jarkil und Why We Fight. Ja, aber solche schmutzigen Sachen machen wir da nicht. Vielleicht warst du einfach nicht gut genug. Ich finde das ein bisschen verletzend, wenn du das so sagst, eigentlich. Doch, aber du guck mal, der Shy Wee Fight sagt, du warst gut genug. Oh, das freut mich. Das freut mich. Das ist so ein Feedback, was ich gerne bekomme. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass ich heute den absurdesten Moment meines Lebens, glaube ich, hatte. Ja. Und zwar hat mich Guck mal, der nee, Elle. guck mal, ich muss dich unterbrechen, nur damit ich es nicht vergesse und ich es sehr gerne mache. Vergess nicht, was du gerade sagen wolltest. Ich wollte heute sagen, ich bin heute lieb zu Jarkel. Dafür hast du mich jetzt unterbrochen. Ich wollte gerade Ja, von meinem kannst du reden. legendären Moment erzählen und da unterbrichst du mich. Ich muss die Sekunde ausnutzen, in der er gerade zuhört anscheinend. Ach so, ja, okay. Ja, jetzt darfst du. Danke. Ich hatte heute einen legendären Moment gehabt und zwar hat der gute Herr Alec Empire mich angetweetet, mit dem ich ja auch einen Tod-Dialog gemacht habe und hat mir dann via Twitter mitgeteilt, dass er jetzt die Podcasts alle geladen hat. Ich habe ein bisschen Angst, weil alle heißt ja wahrscheinlich auch diesen Unsinn gerade. Ja? Und dass er sich dann jetzt auf für den Tourbus hat er sich die runtergeladen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff, weil ja, das ist schon ein bisschen abgefahren eigentlich. Ich habe nur Angst, dass er das jetzt wirklich hört. Ja. Was soll ich ihm sagen? Wieso? Wir sind gut. Ja, bestimmt, aber das legt sich Er doch keiner sollte im nicht Tourbus dein auf die Lied Ohren. hören. Also beim Lied hören, da glaube ich. Na, das Lied ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, also der Song ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, muss mal gucken, in den Billboard-Charts gerade. Ja. Alex, der hat sich alle irgendwie, der hat sich anscheinend alle Podcasts runtergeladen. Nein, Billboard, Billboard. Aber das kennst du nicht, Woll, weil du so mit Musik hast du genauso viel zu tun wie mit dem Das sind die Heringfischen. Charts in Amerika, du Depp. Nennst du mich Johnny? Nein, weil Johnny sieht definitiv besser aus. Weil der wird nämlich nicht mehr am Bahnhof von Polizisten angesprochen und das Tabak kontrolliert und so. Das ist wieder so der Moment, wo ich einfach, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Deswegen mache ich ihn einfach mal. Oh, Jule! Das klang vorgestern aber besser oder wann auch immer das war. Ja, das war jetzt die Kurzversion. Und Aha. das war die Sparversion. Wir haben ja wirklich nur 30 Minuten und wir wollen ja dieses Format nicht so extrem überziehen. Kriege ich jetzt eigentlich jedes Mal ein Lied? Nee, jedes Mal schaffe ich nicht. Ich will aber. Jedes Mal, nee, jedes Mal schaffe ich nicht. Es gibt keinen Webcam-Cast und schon gar nicht mit dem Rio. Oh, Weil geil. der steht nämlich unter Leistungsdruck. Genau, eigentlich müsstest du mir heute ein Lied singen, Nee, ja, ich singe nicht. damit das Hallo? nicht. Wieso das denn nicht? Ich hab meine Aktivistin auf der Toilette verlassen, deinetwegen. Ja, was singt ihr eigentlich, während ihr da so Occupy Toilet macht? Singt ihr da The irgendwas? whole world is watching. Das ist ja langweilig. Ich dachte hier so, we shall overcome oder so. Ja, come. Like, come in your face, we shall overcome. In your face. Ja, irgendwie sowas hätte ich jetzt gedacht. Für alle, die jetzt eingeschaltet haben, willkommen bei Me. Mein Name ist Daniel Decker. Das ist überhaupt nicht richtig. Es sollte ein Toddialog werden. Du hast auch wirklich nicht zugehört, oder? Ich höre dir nie zu. Ich warte immer nur so auf so Stichwörter, die du mir gibst, und dann fange ich an zu quasseln. Das kommt mir mittlerweile wirklich so vor. Ich probiere übrigens gerade was ganz Absurdes. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass meine Blättchen am Ende sind. Ja? Und das gelbe Blättchen benutze ich jetzt als Drehblättchen. Aha. Das ist bestimmt revolutionär, glaube ich, oder? Ja, weil das steht da bei mir im Player. Ja, dann änder es doch, Jule, wenn da mehr im Nein, du Player steht. solltest das ändern. Ich kann das nicht verändern, weil ich on air bin mit dir. Du sollst da irgendwas nicht machen. Ich Ich weiß soll jetzt aber irgendwas nicht nicht machen, was. ja. Nein, Ja. mach es nicht, nein. Nee, kann ich auch nicht, weil wenn ich es jetzt ändere, dann ist nämlich Feierabend hier. Ja, weil alles, was der Herr Burns macht, ist meh. Ich mach nur meh, ja. Und manchmal macht er auch Mimimi. Boah, das gelbe Blättchen geht ja voll ab, Alter. Du sollst es ja auch nicht rauchen, sagen alle. Boah, was ist das denn? Boah, Alter, da Guck kommt mir mal, so die eine haben jetzt riesige. Boah, zwei der ist Leute gut. gesagt, du sollst es nicht rauchen. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja jetzt erst gesehen. Ich achte ja nicht die ganze Zeit auf den Chat. Boah, leck mich einer in das Arschloch. Boah, Alter, Vater. Boah. Tja, Okay. Da ein muss ich jetzt Schritt doch näher einmal zum hier. Tode vom Riot Burns. Ich bin zufrieden. Alter, Vater. Leck mich einer in das Arschloch. Der Free Speech möchte mitten in unserem Podcast von dir eine Frage zur GEMA beantwortet haben. Ja, ich habe auch gerade gesehen, er hat mich gefragt, ob das Deichkind-Lied illegale Fans GEMA-frei ist. Also, ich formuliere es mal so. An der Stelle, ich weiß es nicht, ob das GEMA-frei ist. Ja, das weiß ich nicht. Aber sollte, wenn ich dieses Lied spiele, irgendwann die GEMA auf mich zukommen. Ja, oder Deichkind. Weißt du, was du gerade geraucht hast? Nein. Den Kleber am Pusset. Dem Kleber am What? Am Post-it. Du meinst, Post-it. also erstens Erzähl heißt es weiter. Post-it. Ja. Post-it. Es heißt auch nicht Post-Privacy. Ja, es hat auch nichts mit Briefgeheimnis zu tun, übrigens, Jule. Und so, auf jeden Fall sollte wirklich das Lied von Deichkind, ja, illegale Fans insbesondere, irgendeine GEMA-Verwertungsrechte-Gesellschaft ansprechen oder sollte das dadurch vertreten werden, dann werde ich dafür persönlich sorgen. Aber wirklich persönlich, dass Deichkind nie wieder, nie, nie, nie, nie, nie wieder irgendwem überhaupt irgendwie belangen kann. Weil dann laufe ich nämlich echt amok. Weil das wäre die größte Unverschämtheit. Also ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Das wäre der absolute Klapper. Klapper vor allem auch. Der absolute Klopper wäre das. Das wird gar nicht gehen. Das ist undenkbar. Kann es sein, dass du ein bisschen größenwahnsinnig gerade bist? Nein, weil ich würde mein ganzes Leben nur noch dem widmen, Deichkind persönlich zu vernichten und Ja, aber du hast persönlich. anscheinend den Podcast mit dem Holgi nicht gehört über die GEMA. Was hat das jetzt damit zu tun? Weil nämlich der Kerl, der von Holgi da interviewt wurde, der hat erzählt, dass er vor 10 Jahren den Vertrag gemacht hat, als er mal bei einem Label war und da noch Titel abzuliefern hat, bevor er überhaupt aus dem Vertrag rauskommt. Und das geht Also jetzt um sind. das Label, das geht nicht um die GEMA. Nein, aber jeder Titel, den er da jetzt rausbringt, ist automatisch bei der GEMA. Also erstmal war das Tanit gewesen, ja? Ja, Und und das jeden gleiche. Titel, den er rausbringt, ist bei der GEMA. Ja, Moment. Das gleiche Problem haben ja die Atari Teenage Riot auch im Moment, ja? Insbesondere auch Alec Empire, die haben das gleiche Problem. So. Wenn der Künstler mir erlaubt, diese Musik zu spielen, ja, und die GEMA möchte dann von mir Geld haben, dann ist das ein System, was nicht richtig und rechtens ist. Es gibt bei der GEMA, wenn man sich die Seite mal genauer durchstudiert, ist das etwas, was nicht richtig ist. Das ist einfach nicht richtig. Das Interesse des Künstlers geht vor den Interessen der Verwertungsmafia. Das ist auch eine ganz klare Sache. Ja, aber tut mir leid, wenn die jetzt nicht bei der GEMA sind und ein Free Speech dürfte den einfach so spielen, dann wäre er ja ein legaler Freund oder wie auch immer der Titel heißt. Fan. Dann wäre er ja ein legaler Fan. Darum geht es in dem Lied doch gar nicht, Jule. Sollen wir jetzt das Ist Lied doch egal, es geht analysieren? doch nur um den Titel. Und morgen hört ihr wieder, wie Jule und ich zusammen Lieder analysieren. Dann im Angebot Miss Doggy Style übrigens. Kitty Cat Oh, Kitty Cat. von Aggro Berlin. Du kennst Ich dich mit wollte auch Aggro Berlin nur gut aus, oder? einigermaßen. Soll ich dir ein Beat geben und du läufst dann so fast förmlich a cappella ins Ziel oder so? Warte. Warte, Nein. ich geb dir ein Beat, Jule. Okay. Du hast ein Beat runter. Okay. Komm. Oh, yo, Jule. Let's go. Jule. Dein Einsatz. Oh, Jule. Alright. Du hast den Einsatz verpasst, aber du hast noch eine Chance. Eins, zwei, drei, vier. Nein? Okay. Man hat mir nämlich gestern über Skype mitgeteilt, dass wenn ich keine Lust mehr auf dich habe, kann ich einfach auflegen. Das hat man dir echt gesagt. Das ist ja Ja. scheiße. Jetzt weißt du, wie man auflegt bei Skype. Ja. Ich habe dir doch nur gezeigt, wie man Anrufe annehmen kann. Das ist ja echt kacke. Ja. Das ist ja, Sollte das ist vielleicht gemein. einfach mal Das ist gemein. auflegen. Nein! Bitte nicht! Was Nicht im machst du denn dann, wenn Laufenden! ich einfach. Nein! Doch, Wenn du genau. auflegst, dann rufe ich einfach irgendwo anders an oder so. Keine Ja, Ahnung. mach mal. Nein! Fordere mich nicht heraus. Mach das nicht. Nee, das stimmt. Willst du lieber nochmal ein Beat haben? Nee. Möchtest du ein Bronto? Nee. Komm, ein Bronto. So, ich habe uns mal einen Bronto gemacht. Ich hör sowieso nicht, was der da macht. Ja, ich weiß, das ist ja im Moment auch das Problem. Da Ja, könnten wir jetzt das auch. Beste, irgendwie, ich glaube, deine Schlampigkeit färbt auf den Super-Admin ab. Meine Schlampigkeit. Ich kann das einfach im Ja. Moment, es funktioniert einfach nicht. Es liegt Ja, daran, du weil ich hier kommst ein. nicht zu Potte und da ist es ja auch kein Wunder, dass der Vivi Fight nicht zu Potte kommt. Na gut, dass ich nicht Carsten heiße, wenn ich schon nicht zu Potte komme, oder? Du kommst nicht zu Potte, Carsten. Ja, Zum Podcasten. aber das passt ja dann wieder nicht. Die Schwäche der Formate, ja, aber bei Schwäche der Formate bitte alle Beschwerden an den Herrn Riot Burns, weil ich kann dafür nichts. Nee, da kannst du wirklich Wart mal nichts ab, für. was das für ein Format wird, wenn die Annika und ich hier auf euch losgelassen werden. Ihr werdet einschlafen vor Langeweile, weil es nur Content gibt. Wann macht ihr das, wenn ich fahren darf? Weiß ich noch nicht. Guck, und ich soll leise sein, sonst werde ich gededoxt. DDoS, ja, das ist übrigens die schlimmste Strafe, die man so erfahren kann. Der gute klassische DDoS. Der gute klassische DDoS. Jude, wir haben fast die halbe Stunde voll. Möchtest du noch irgendetwas Besonderes uns mitteilen? Weiß ich nicht, es ist erst eine halbe Stunde. Wir müssen das echt überdenken, ob wir das wirklich täglich machen. Weil, guck mal, die beschweren sich alle über die Schwäche unserer Formate. Und dann, genau, und gestern habe ich mir anhören müssen, dass man, oder heute hieß es, Man kann aus mir die Batterie nicht rausnehmen. Ja, aber wer beschwert sich über die Schwäche der Formate, vor allem auch im Plural? Also Ja, bei wenn, dann dir muss beschwert man das man aber sich. können, weil alle Formate, in denen du vorhanden bist, schwach sind. Sagt wer? Ei, der. Ei, da war Ei, es der wieder. Schei. Ja, Ei, der Schei wie feit. Der Scheiwi Veit bewertet kein Content, deswegen kann das nicht sein. Er sagt einfach nur, dass der Content nichts mit der Plattform zu tun hat. Das ist das Einzige, was er Nee, sagt. er redet ja über die Formate. Nein, er sagt einfach nur, dass die Formate nichts mit der Plattform zu Ich tun finde, haben. also, okay, nee, ich muss Okay, mir das bye. aufschreiben. Nee, ich muss mir aufschreiben, was ich jetzt Jackal an den Kopf hauen wollen würde. Aber ich Okay, habe ja gesagt, bye. ich lasse ihn heute in Ruhe. Jude, was singst du uns heute? Setzen Was die hast du mitgebracht? Formate dauernd mit der Plattform gleich? Meint er die Formate wie WinAmp und Nein, diese. ILC oder meint Ja, der meint Formate wie Winamp und ILC. Nein, meint er nicht. Aber ihr dürft euch alle beim Riot Burns beschweren. Hört ihr auch das O in meinem Nicknamen? Riot Burns. Weil er zwingt mich. Jeden Tag aufs Neue. Ich hol dich sogar von deinem Occupy Restroom raus. Ja. Ich lasse es auch noch zu. Tut mir leid. Aber ich wollte auch nicht Jule, dein möchtest du Herz brechen, uns. nachdem ich gestern das Lied gehört habe. Das war schön, oder? Der Herzlich. Lachso, der hat es erkannt. Der Der hat Lachso. mich durchschaut. Er hat dich durchschaut. Ja, du hast in Wirklichkeit hast du ein ganz weiches Herz. Unter deiner krustigen Nein, Schale. der hat gemerkt, dass ich von dem Lied ablenke, von das ich eigentlich singen wollte. Ja, richtig. Möchtest du nicht uns vielleicht ein Lied singen? Ich habe doch vorgestern schon gesungen. Das stimmt. Oder war das gestern? Du hast überhaupt gar nicht gesungen gehabt. Ich habe alle meine Entchen gesungen. Ja, aber das war ja fail. Das war nicht okay. Das war nicht okay. Nee. Warum war das denn nicht okay? Ich habe alle meine Entchen mit dem Daniel zusammen gesungen. Das stimmt überhaupt nicht, was du hier erzählst. Guck mal, Möb Möb 405 geht. Ich würde auch gerne gehen, aber ich darf nicht. Machen wir doch auch. Deswegen spiele ich uns jetzt vielleicht zum Abschluss. Was spiele ich uns denn zum Abschluss ein, Jule? Kindergartenmusik. Kindergartenmusik habe ich. Ich Ich würde auch habe. gehen, also ich darf aber nicht. Ich habe hier versucht, schon eben die ganze Zeit den Auflegehörer zu drücken, aber der funktioniert irgendwie nicht. Ja, du bist gededoxt. Du hast den bestimmt Ich habe den gededoxt, deaktiviert. ja. Ich habe den gededoxt einfach. Und ich will klarstellen, ich bin nicht die Frau von Rio. Das haben die gestern Jule, alle erzählt und ich verstehe das überhaupt gar nicht. ich weiß. Und weil es halt so schön Ich war zwischen uns total ist, geschockt. gibt es für uns jetzt, wenn wir rausgehen, den halben Love-Song. So. Tschüss. Der Einzige, der sich an die 30 Minuten hält, ist der Depp da. Ja, Gott sei Dank. Sag Tschüss. Vielleicht wollen die ja länger. Ja, länger Ich willst weiß, eigentlich du du immer nur. wirst mich Nein. vermissen. Wenn du mit deinen Filmen fertig Ich will bist. einfach nur nicht, Auch dass du wenn das letzte jetzt Wort gehen hörst. musst, Jule, Keine ich sag Geigen Tschüss. mehr, wenn Ich wir auch. uns Tschüss. küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Fällt uns denn keine Lösung ein? Die Möglichkeit ist mir zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Doch das ist immer die Gefahr. Routine hat ihren Platz eingenommen, bis es nicht mehr auszuhalten war. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal deinen Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Keine Lösung an. weißt, du wirst mich vermissen. Ich vermisse dich schon jetzt, vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Nichts auf dieser Welt ist dich ersetzt. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal deinen Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Bringt uns denn keine Lösung ein? Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Ja, ist ja gut. Hallo. Jude, du musst jetzt auch Hallo sagen, wenn wir jetzt hier schon zugegabt werden. Also, Du und deine Chat-Beziehungen, ja? Das ist echt komisch. Ich weiß nicht, Die was da machen ankommt. alles, was du sagst, du machst alles, was die sagen. Das nennt sich hörerorientiertes. Nein, da versteht man, warum Faschismus funktionierte und so. Möchtest du. Guten Tag, mein Führer. Hallo Eva. Na, alles bei dir hier richtig schön braun, oder was? Mal, du bist die FDP, aber da hast du ja wenig Prozente. Du bist ja am Untergehen. Wenn ich die FDP wäre, dann. Ich wollte gerade ungerecht werden. Das tue ich ja nicht mehr, ne? Und ja, ich bin total neidisch auf die Chat-Beziehungen von einem Riot Birds. Guck mal, du bist 2% und hast eine große Klappe. Ja, mir reicht schon 1%. So, ich roll mir jetzt auch hier noch so eine Kannst du schöne. mich nicht Der war jetzt aber gemein. Der war gemein, aber der war gut. Der war gemein. Der war gut. Der war gut. Komm, rauch dein gelbes Plättchen. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, ja, er hat echt schon viel kranken Ach, Freak-Scheiß geraucht, Alex. aber. Ist doch okay. Solange ich als Blondie dem Riot Burns überall hinbeißen darf, wo ich will, ist alles okay. Der Hobby Fight, oh mein Gott, ihr seid wieder drauf auf Turkey. Ja, das ist Stimmt. Riot Burns zu verdanken. Nee, das ist dem Chat zu verdanken, der hier gezugegabt Nein, geschrien Riot hat. Burns. Der hat kein Ja. Rückgrat. Da macht er nach einer halben Stunde Schluss, ja, und dann tut er total einkrachen. Ja, ich kann doch nichts dafür, was soll ich denn machen? Ja? Du kannst doch nicht einfach sagen, so, nee, dann hauen wir jetzt ab hier, weil in diesem Fall, deswegen, ja. Aber auch wirklich deswegen gibt es morgen kein Das hat er heute Horncast. auch schon gesagt und dann das. Ja, ich hatte ja eigentlich einen Toddialog geplant. Habe ich das schon erzählt? Das ist überhaupt, das ist so gelogen. Ich hatte wirklich einen Toddialog geplant. Nein, ich bin morgen nicht in FFM. Ich arbeite. Also richtig Aha. arbeiten, wo ich auch Kohle für sehe und nicht nur mit irgendeinem Depp, ja, hier rumblödel. Ja, aber dadurch, ja, du kannst ruhig, ich meine, wir sprechen ja nicht über interne Zahlen, die wir haben. Ja? Aber du kannst ruhig erzählen, dass du mit Möb Möb ja eigentlich einen sehr schönen Lebensabend gerade Ja, eben finanzierst. nicht. Du kassierst doch alles ab. Das stimmt doch Mein überhaupt nicht. Blog ist ja gerade down. Also könnte ich noch nicht mal auf meinen Blog verweisen, wo mein Flutter-Button ist. Dein Das ist Blog alles nur ist. dein Flutter-Button. Ja, in Wirklichkeit kassiere ich die ganze Flatterkohle und lebe Ja, und davon du auch bist wie. eigentlich gerade in Argentinien oder Brasilien, Puerto Rico. Puerto Rico, und lässt es dir gut gehen. Es verteilen morgen Menschen Flyer für Möb Möb? Das ist ein Witz, oder? Nein, das macht keiner. Morgen geht keiner durch die Gegend Nein, und er hat verteilt. gesagt, ich verteile morgen Flyer für Möb-Möb. Das ist richtig, das machst du morgen, ja. Du gehst morgen von Tür zu Tür und schellst an und sagst dann: Entschuldigung, kann ich mit Ihnen über Möb Möb sprechen? Ja, da waren wir wieder beim Führer. Nein, das ist dann mehr so eigentlich. Ja, Möb Möb ist ja die Mischung aus NSDAP und Zeugen Jehova. Ja, wir Wie? Ist mischen doch das so. Scientology. Na, eigentlich nicht. Also, wir sind sozusagen die Zeugen des Möb Möb. Wir sollten uns überlegen, ob wir für D-Docs wirklich Werbung machen, weil es gibt D-Docs und das ist die Firma. Ja, Und richtig. die suchen seit 1997 karierten Maiklöckchen. Ist so. Was lachst du denn da jetzt? Ah, ist das geil. Ja, das ist wirklich geil. D-Doc seit 1337. Ich könnte mich stundenlang Schrott lachen hier bei den D-Docs. Das ist aber wirklich, also für die, die es nicht wissen, wo das jetzt herkommt, der D-Docs, ja. Es war tatsächlich so, dass Jule in der Sendung klargestellt, die um die Anonymäuse ging, dass sie wirklich Da gesagt hießen hat. sie noch Anonymous. Ach ja, genau, da hießen sie noch Anonymous. Ja. Nein, du hast es nicht erfunden, Wifi. Ich habe das gesagt, als wir den Podcast hatten. Ja, das ist richtig. Bei Klargestellt. Ich muss mal die Stelle raussuchen. Die spiele ich dann mal im Soundboard ein. Das ist wirklich herrlich. Ja. Nein, das war, ja, so wie es BMLchen schreibt, war das eher Anonymous. Muse. Wie von Schoko. Wie heißt das? Wie französische Dings? Das weißt du doch, du bist doch hier die. Ja, genau, du bist doch hier die kleine. Oh, die kleine Französin? Oh, ist die Julie hier eine kleine Französin? Das hat ja natürlich auch keiner gehört, weil die Podcasts sind ja noch nicht mal zum Download draußen. Der ist draußen, wo hier das so gesagt wird. Das ist. Nee, der Anonymous-Dings ist noch nicht draußen. Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Machen wir eigentlich mal einen Bro-Hoof? Mach mit dir keinen Bro-Hoof. Aber der Anonymous-Podcast ist noch nicht draußen. Der, wo also du halt... Mir. Doch, der, wo du vom D-Docs erzählst, der ist draußen. Geht doch gar nicht. Ist doch nur einer von klargestellt draußen. Das stimmt doch überhaupt. Du bist überhaupt nicht informiert über die Anzahl deiner Sendungen, kann das Soll sein? Ich auf deine auf deine Seite? Auf meiner Seite ist natürlich auch total repräsentativ. Aber auch da würdest du ihn finden, ja. Ich glaube schon. Da müsstest du ja mal suchen, Nein, klargestellt. Du hast einen Anonymous mit Fellem, die hast du noch nicht rausgebracht. Aber hast du wieder im Wald geraucht oder auf dem Baum gepennt? Natürlich, selbstverständlich. So. Der ist heute echt, also heute könnten wir so Krieg führen. Geil. Das bedeutet. Wir sollten mal wieder über die Linke reden. Nee, über die Hütte. Über die Hütte. Über die Hütte. Lass uns ja wenig über die also Hütte vielleicht reden. Tut mir leid, hier ist, ja. Pilot, Zeitgeist 1, Zeitgeist mit Gast. Da ist nichts mit Anonymous. Ich bin der Meinung, sie ist da. Wobei, du könntest recht haben. Warte ich mal. Ich hab recht. War die Fail-MD-Folge die Folge, wo auch Daymar da war? Nein, Dema war davor und dann hat Anonymous beschlossen, wir müssen noch eine machen und danach kam dann Dings. Okay, dann habe ich den noch auf Halde liegen. Den kann ich, den misst ich eigentlich. Ich weiß, dass du den auf Halde liegen hast. Du hast ja alle noch auf Halde liegen. Ich weiß aber gar nicht bei dem warum. Das hat er auch bestimmt irgendwie. Ja, aber weil Grund, die fällt warum. Auch die mit Fellem, die ist nicht on. Das hat damit nichts zu tun. Es gab irgendwas anderes, war da ein Problem. War mir das Audio weggeschmiert oder irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr auf der Reihe. Aber klargestellt befindet sich ja im Moment sowieso im Winterschlaf und den Plan haben wir ja besprochen, wie wir dann welche Folge veröffentlichen wollen werden. Ich möchte nur mal ganz kurz über die Hütte sprechen. Ja, aber ich rede ja nicht, weil wir vielleicht ich rede nicht über die Daymar-Folge, ich rede die über mit FailMD. Ja, ich war. Und die Linke ist nicht on und der Skype-In ist nicht on. Das hat auch irgendein, ich weiß nur nicht mehr genau den Grund. Das hatte irgendeinen Grund. Ich kann mich noch nicht an diesen Grund mehr entsinnen, warum es so war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei der Linken hast du versucht, noch das Interview mit der Janine. Genau, richtig. Richtig, richtig. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Das, Guck das, mal, was ich für ein Gedächtnis habe und du einfach alt bist und dich nicht mehr erinnerst. Du hast das Gedächtnis wie ein Elefant, ich habe den Rüssel dazu. Wir ergänzen uns hervorragend. Hörerwunsch, die Sendung war nicht nur aufreibend, die war auch so, dass ich kurz davor stand, dem Ryan Burns zwischen die Beine zu hauen. Ja, habe ich ja gestern auch schon gesungen dazu. Also die Hütte, ja. Also mir ist heute nicht nach Podcast, ich bin müde. Ja, ich weiß, so. Ich weiß. Ich wollte nur das den Leuten sagen, damit sie nicht warten, dass ich hier anfange zu giggeln. Nee, ist heute nicht so. Ich habe Migräne. Du hast Migräne? Nein, ich habe keine Migräne, aber ich bin müde. Hütte. Hütte. Ja, schon, Hütte ist schon vorbei. Ich habe gerade schon die Hütte kurzzeitig eingespielt gehabt, als du deinen Redeschwall hattest. Achso. Ich muss es auch ein bisschen voice-overn, also Bis anders. Bis morgen, Ecto-Bob. Tschö, Ecto. Ich habe die ganze Zeit schon Migräne. Deshalb Ecto. Gibt's. Guck mal, ich habe schon. Gerne Zeitmigräne gesagt. Sag mal, was ich dich fragen wollte. Oh nein, ja? Hast du eigentlich, das muss ich nur einmal ganz kurz wissen, ich spiele jetzt was ein und danach frage ich dich was, okay? Ja, ich höre das doch nicht. Ja, eben, aber danach frage ich dich trotzdem was. Du musst mir dann halt nur sagen, ob du das eingesprochen hast damals oder nicht. Meine Virendatenbank aktualisiert sich gerade. Ja, dann brich das mal bitte ab, weil dann wird dein Netz Nee, nämlich das ist beschissen. doch ganz einfach. Ja, es geht ganz einfach, das ist überhaupt War kein doch schon Problem. jetzt. War schon jetzt. Ich wollte Okay. jetzt, ja, ich mache den Stream jetzt nebenbei mit an, damit ich höre, was du einspielst. Nee, das wäre, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein? ja, mach mal. Okay. Tolle Web, klar ist das Kunst. Ich meine, man muss erstmal auf die Idee kommen, irgendwie sowas, auf die Melodie. Und es hat ja jetzt nichts nur mit den Texten zu tun, ne? Hat ja auch oft, mit der Melodie oder wie man es rüberbringt zu tun. Hast du das damals, also das mit dem Porno-Rap, ja, hast du das irgendwie erfunden? Also ich will es so wissen. Also das ist jetzt meine Frage. Hallo? Bist du noch da? Ich weiß, dass du da bist. Du kannst nämlich gar nicht weg sein. Oder die Virendatenbank hat sich wirklich maximal aktualisiert. Wenn der Chat schon schreibt, es ist fies, ja, dann antworte ich auch sowas nicht. Es war nicht fies, das war einfach nur die Frage, ob du tatsächlich irgendwie damals das eingesprochen hast. Also es geht halt um Porno-Rap, Nein, ja? habe ich nicht. Nein, das ist nicht, okay. Ne, wir müssen das nur klarstellen, weil das Du Problem ist willst einfach. heute echt, ich habe gesagt, einmal im Monat gibt es Krieg und den kannst du auch heute haben. Das ist kein Problem, Herr Burns. Können wir uns auf irgendein Tier zusammen einigen, dass wir uns wieder vertragen? Nein, Oh, weil komm deine schon. Tiere sowieso immer anders an sich anhören, als sie sind. Kannst du Tiere? Ich hab doch schon einen gemacht. Hast du gar nicht? Was für ein Tier hast du denn gemacht? Miau. Und Wuff, genau. Ich habe Miau und Wuff gemacht. Oh. Die Das sind echt Alexa tolle erinnert Tiere. sich noch an den Inhalt unserer Inhalt. unserer Podcasts, ja. Inhalt klingt ja fast ein bisschen wie. Klingt ja fast ein bisschen wie. Ich weiß nicht. Da war sie Gut. wieder, die Kuh. Da war sie. Ja, ich habe die Kuh gerade gespielt. Die Kuh. Hörerwunsch, du bleibst genau da stehen, wo du dich gerade befindest. Bitte mir im Weg, ja? Du stehst auf Zuschauer, oder? Auf alle, nur nicht auf dich. Du stehst auf Zuschauer. Auf alle, nur nicht auf dich. Ja, Gut. auf dich. Gut. Aber du bist ja auch kein Zuschauer. Ja, das stimmt. Ich bin aktiv. Jetzt bist du aktiv. Aktiv, ja. Ist das nicht die Pickelcreme, die sie immer Werbung für machen? Die benutze ich als Gleitgel. Teddy, ich bin nicht geil auf Fame. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir überhaupt diese Sendung machen. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber. Ja, du bist doch derjenige, der sich ständig machen will. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt Klar. überhaupt nicht. Na, Klar. eigentlich wollen wir ja nur erstens dich lachen hören und Knister. zweitens. Oh, schön. Der Vibe-Fight hat es nämlich exakt getroffen. Ich bin total ungeil, aber das wollen die irgendwie alle nicht sehen und oder nicht hören. Oh, er ist ruhig. Jetzt kann ich ihn eigentlich rausschmeißen und sagen, wir machen das alleine und ich rede nur mit dem Chat. Das ist immer noch besser und produktiver, als sich mit dem da zu unterhalten. Ich wollte nur sagen, ich bin doch da. Jule, sollen wir gemeinsam dann nochmal versuchen, hier wegzukommen? Also ich käme hier ganz einfach weg, aber du hörst ja immer auf den Chat. Ja, aber für heute und für morgen muss der Chat sich. Also morgen gibt es wirklich absolut Ihr keinen. müsst euch, wenn ihr um mich giggeln und kichern hören wollt, dann müsst ihr euch die aktuelle Folge, veröffentlichte Folge angucken. Ja, Anhören. wobei, Ja, wobei die nächste, die jetzt kommt, die morgen rauskommt, ist auch wieder eine geballte, brisante Mischung aus. Ja, was auch immer. Ja, morgen gibt es kein Porncast. Den gibt es morgen tatsächlich wirklich nicht. Ja, weil morgen gehe ich nicht ans Telefon, wenn er anruft. Richtig. Nächste Woche im Übrigen gibt es ich muss mal gerade schauen, ab dem. Sag bloß, ich habe Ferien von dir. Du hast Ferien und zwar den zweiten, dritten, dritten, dritten, vierten, dritten, fünften, dritten, sechsten, dritten. Hast du Ferien? Ja. Sollten wir am 6.3. nicht irgendwie. Ja, da können wir ja keinen Podcast gleichzeitig machen. Ach, aber wir sehen, also wir hören uns da trotzdem, aber keinen Porncast. Richtig. Richtig. Richtig. Auch Ich kann zum. am 20. übrigens nicht. Da telefoniere ich wieder mit Holgi, wenn er die GAUK-Sendung macht. Ja, okay, gut, dass du mir das jetzt gesagt hast, dass ich bis zum 20.03. vorplane. Ja, Ja. kannst du. Ja, komm, du bist so ein Nerd, du hast bestimmt deinen Terminkalender Ja, da. genau, weil der typische Nerd an sich, der plant seine Termine ja bis zum Ey, der Erbrechen. Tante-Nerd, da sehen wir, der hat seinen sogar online und offen Ja, und aber so. der ist Post-Privacy. Der macht das ja, weil sonst würde man den Nerds ja sagen, die planen nicht, aber der hat da so eine rekursive Routine für. Ja? Rekursiv. Hat überhaupt keinen Sinn in dem Zusammenhang. Hört sich aber tierisch geil an. Wollte ich mal gesagt haben. So, der Tante. Der, die Tante. Was machst du denn vom 2. bis zum 6.? Ich bin in Berlin. Und was machst du da? Ich habe dort ein paar Termine. Na, so Du nerdmäßig. triffst Date mit der Lisa. Mit der Li Nee, Scientology ist diesmal nicht. Da, nee, ich habe keine Nee, Scientology. privat. Ich date mich privat mit Lisa von Scientology. Ja, die haben nämlich, haben wir ja heute gelesen, die tun sich jetzt auch mit Minderjährigen zusammenlassen. Ja, wobei an der Stelle auch nochmal, ich werde auf jeden Fall, wenn es fest ist, gehe ich da auf jeden Fall hin. Ja, das ist ganz klar, da könnt ihr dann auch so ein bisschen Audio Ich expecten. hoffe, sie behalten dich da. Süß. Ja, auf jeden Fall bin ich in Berlin und werde in Berlin auch an diesem, ich weiß noch nicht an welchem Tag genau, aber ich werde auf jeden Fall ein Hörertreffen in Berlin machen. Das auf jeden Fall. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau den Tag, das würde ich nochmal jetzt so diese Woche beziehungsweise Anfang nächster Woche genau durchplanen. Ja. Und ich nutze, glaube ich, die Zeit und werde den Wavi Fight dazu bringen, dass der uns diesen Porncast irgendwie kaputt macht. Er Dass heißt der uns nicht mehr. Schweinefight. Ist egal. Da Schwein. ist jetzt wieder Wavi Fight. Der muss irgendwie da was uns sabotieren. Es kann doch keiner sich wirklich anhören wollen, was wir hier machen. Ich verstehe es auch nicht. Nur, damit ihr Bescheid wisst, ja, ab nächste Woche findet ihr den Rio ab allerspätestens Donnerstagabend, eventuell Freitagabend, findet man mich dann in Berlin. Und dann gibt es halt ein kleines Hörer- und Hörnchentreffen. Glaubst du, die Zahlen vom letzten Mal werdet ihr überbieten? Ich glaube nicht, deswegen werden wir diesmal auch eine Location anmieten. Vielleicht eine alte Scheune oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir. Von mir aus kann die Alex auch eine Du Location kannst doch auf deinem raussuchen. Hotelzimmer treffen. Das reicht doch völlig aus. Ja, ich bin ja im Schloss Bellevue. Da treffe ich mich ja mit dem Bundespräsi. Das ist ja auch noch eine besondere Lustigkeit, die ich da vorbereite. Naja, auf jeden Naja. Fall. Coverage für die Nee, ich Fahrt. komme nicht, Teddy. Es gibt Ich bin anonym. es gibt für die Fahrt gibt es natürlich wieder einen Live Stream, also einen Live-Tweet-Stream mit der Mitfahrzentrale. Coverage brauche ich nicht. Coverage brauche ich nicht. Ein Hörertreffen mit der Jule machen wir irgendwann Mitte Ende März in Frankfurt. Da wird es auch noch ein Überhaupt nicht Hörertreffen wahr. geben. Da machen wir eins mit der Jule Der und erzählt euch totalen Kack. Jule signiert dann auch eure Pornos, egal welchen ihr Das mitbringt. stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin anonym. Ja, du kannst ja eine Maske aufsetzen, ich bringe noch Stroh mit. Nein, ich bleib anonym. Es kommt noch raus, dass ich ein Mann bin und so. Und das ist ja, da will uns keiner mehr hören, wenn die Wahrheit rauskommt. Ich podcast auch mit dir, wenn du ein Mann bist. Ja, aber die anderen wollen mich dann nicht mehr hören, weil der Traum von der weiblichen Stimme und so weggeht. Die Jägerklause in Berlin. Könnte ein Geheimtipp werden. Sieht gut aus. Solange man da. Also ich würde gerne ein bisschen ruhiger abgelegen sitzen. Also jetzt nicht so irgendwie am Tresen oder Ich würde so. gerne abgehen. Ich würde wirklich gerne abgelegen sitzen. Ich habe jetzt wenig Bock darauf, mich dann da mit irgendwelchen besoffenen Freaks da an irgendeinen Tisch zu setzen. Also da stehe ich halt nicht so drauf. Ja. Aber das ist geplant, aber ich unterrichte euch dann nochmal über Via mit und alle anderen Twitter. Dann schunkeln wir gemeinsam und wir machen auch eine Pornoparty mit Finger im Arsch und so. Und das wird alles ganz toll. Jule, weil du das letzte Wort haben willst, ich sage jetzt Tschüss. Tschüssi.